Die alte Kaiserstadt. Während Bastian schon meilenfern durch die pechschwarze Nacht dahinjagte, machten sich die zurückgebliebenen Kampfgenossen erst an den Aufbruch. Viele von ihnen waren verwundet, alle waren zu Tode erschöpft und keiner hatte auch nur annähernd Bastians unermessliche Kraft und Ausdauer. Selbst die schwarzen Panzerriesen auf ihren metallenen Pferden setzten sich nur schwerfällig in Bewegung, und jene anderen, die zu Fuß gingen, konnten ihren üblichen Gleichschritt nicht finden. Auch Xaides Wille, durch den sie ja gelenkt wurden, schien demnach an den Grenzen seiner Kraft zu sein. Ihre Korallensänfte war beim Brand des Elfenbeinturms den Flammen zum Opfer gefallen. So war aus allerlei Wagenbrettern, zerbrochenen Waffen und verkohlten Resten des Turms eine neue Sänfte gebaut worden, die freilich mehr einer Elendshütte glich. Das übrige Heer schleppte sich humpelnd und schlurfend hinterdrein. Auch Hykrion, Hyspalt und Hydorn, die ihre Pferde verloren hatten, mussten sich gegenseitig stützen. Niemand sprach ein Wort. Aber alle wussten, dass es ihnen unmöglich sein würde, Bastian jemals einzuholen. Der donnerte weiter durch die Finsternis dahin, der schwarze Mantel flatterte wild um seine Schultern, die metallenen Glieder des Riesenpferdes knirschten und kreischten bei jeder Bewegung, während die gewaltigen Hufe auf das Erdreich hämmerten. »Ho!« schrie Bastian. »Ho! Ho! Ho!« Es ging ihm nicht schnell genug. Er wollte Atreo und Fuchur einholen um jeden Preis, und wenn er dafür dieses metallene Ungeheuer von einem Pferd zu Schanden reiten musste. Er wollte Rache. Zu dieser Stunde wäre er längst am Ziel all seiner Wünsche gewesen, aber Atreo hatte es vereitelt. Bastian war nicht Kaiser von Phantasien geworden. Das sollte Atreo bitterlich büßen. Bastian trieb sein metallenes Reittier noch rücksichtsloser an. Dessen Gelenke knarrten und quietschten immer lauter, aber es gehorchte dem Willen seines Reiters und beschleunigte den rasenden Galopp. Viele Stunden währte diese wilde Jagd, ohne dass die Nacht sich lichtete, und immerfort sah Bastian in Gedanken den brennenden Elfenbeinturm vor sich und durchlebte immer von neuem den Augenblick, da Atreo ihm das Schwert auf die Brust gesetzt hatte, bis ihm zum ersten Mal die Frage aufstieg, warum hatte Atreo gezögert? Warum hatte er es nach allem nicht über sich gebracht, ihn zu verwunden, um ihm Aurin mit Gewalt zu nehmen? Und nun musste Bastian plötzlich an die Wunde denken, die er Atreo geschlagen hatte, und an dessen Blick, als er zurücktaumelte und abstürzte. Bastian steckte Sikander, das er bis jetzt noch immer in der Faust geschwungen hatte, in seine rostige Scheide zurück. Der Morgen graute und nach konnte er sehen, wo er sich befand. Es war eine Heide, über die das Metallpferd jetzt hinwegfegte. Die dunklen Umrisse von Wacholdergruppen sahen aus wie reglose Versammlungen, Kapuzen tragender Riesenmönche oder Zauberer mit spitzen Hüten. Felsblöcke lagen dazwischen verstreut. Und dann geschah es, dass das Metallpferd mitten im gestreckten Galopp ganz plötzlich einfach in seine Teile zerfiel. Bastian blieb von der Wucht des Sturzes betäubt liegen, als er sich endlich wieder aufraffte und die geprellten Glieder rieb, fand er sich in einem niedrigen Wacholdergebüsch. Er kroch heraus, draußen lag über eine weite Fläche verteilt die schalenartigen Trümmer des Rosses, als sei ein Reiterdenkmal explodiert –